sich mein Leib an deinen festschmiegt, spür ich die Glut, die der Kuss entfacht. Im Dämmerlicht, wo nur der Atem wacht, trifft mich dein Blick, der jede Abwehr biegt. Ich zittere im Takt deines Pulsschlags schwer, wenn sich dein Leib in festen Knoten legt und ich den Duft der Sünde in mir trage, ist dies der Grund, wonach mein Herz begehrt. Sensuell, so nah, Haut an Haut, Atem an Atem. Sensuell, ich geh in dein Licht, in deine Schatten. Ich leb nicht mehr, wenn deine Arme fehlen. Die Seele spannt sich, hört von fern dich nahen. Schon deine Schritte lassen mich erbeben. Schlägt mein Leib tiefe Wurzeln an.